Dieses Angebot gilt nur für Menschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Das ist ein Satz, den man sehr häufig hört am Ende von Werbespots für Online-Casinos oder andere Glücksspiele. Natürlich SH, warum reden wir über Glücksspiele, Jörn? Weil Vera uns danach gefragt hat. Und weil es einen schleswig-holsteinischen Sonderweg gibt bei Glücksspielen im Internet. Die sind nämlich eigentlich verboten. Und seit 2012 hat sich Schleswig-Holstein gedacht, es ist vielleicht gar nicht so doof, genau das zu erlauben, nämlich Glücksspiele im Internet. Schleswig-Holstein hat das ja gerne mal mit Sonderwegen irgendwie, ne? Wir sind so ein kleines rebellisches Land. Ich weiß nicht, ob man das in Hessen, du hast damals noch in Hessen gewohnt, so mitbekommen hat. Aber du weißt, worauf ich anspiele? Nee. Rechtschreibreform? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Schleswig-Holstein hat ja versucht, im Alleingang quasi die Rechtschreibreform zu verhindern. Natürlich. Das klingt original nach Schleswig-Holstein. Super. Ja, deswegen haben wir hier noch länger nach der alten Rechtschreibung geschrieben. Es war ich glaube, es gab da so ein Volksbegehren-Unterschrift. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das kam. Ja. Aber die wollten dann noch nicht so mitmachen. Ganz Deutschland schreibt nach der neuen Rechtschreibung. Ganz Deutschland. Nein. Genau. Jetzt also im Online-Glücksspiel. Ich weiß gar nicht so viel darüber. Du hast recherchiert. Ja. Und darfst uns ein bisschen erzählen. Ja, also aktuell dürfen 11 Firmen Online-Glücksspiele legal in Schleswig-Holstein anbieten, weil sie entsprechende Lizenzen vom Land bekommen haben. Schleswig-Holstein wollte mit der sogenannten Glücksspielabgabe pro Jahr 50 Millionen Euro einnehmen, schreibt T-Online. Tatsächlich waren es in den Jahren 2013, 14 und 15 zwischen 61,6 und 68,5 Millionen Euro. Hat sich gelohnt, oder? Hat sich richtig gelohnt. Clever, Schleswig-Holstein. Ja, das waren natürlich nicht nur die 11 Firmen, aber das sind halt die, die übrig geblieben sind. Nach 2015 änderte sich die Rechtslage und in 2016 hat Schleswig-Holstein dann nur noch 1,7 Millionen Euro aus der Glücksspielabgabe eingenommen und danach gab es diese Abgabe einfach nicht mehr. Die Einnahmen wurden an alle möglichen gemeinnützigen Vereine ausgeschüttet, vom Sportverein über Kirchen bis hin zu Einrichtungen der Suchtprävention oder auch des Naturschutzes. Die Online-Casinos und Online-Poker-Dealer dürfen ihr Angebot zwar nur in Schleswig-Holstein vertreiben, es gibt aber illegale Klone der Seiten, auf denen sich auch Einwohner anderer Bundesländer anmelden können. Die Betreiber der Online-Casinos operieren zum Teil aus dem Ausland und berufen sich dann auf Gesetze, die dort gelten, zum Beispiel in Malta oder in Gibraltar. Oder in das ist ein schweres Wort. Ja, Gibraltar. Möchtest du den Satz nochmal sagen? Zum Beispiel in Malta oder Gibraltar. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Hat Pumuckl gesagt. Und wie finden die anderen das? Also ich meine, kommt nicht so gut an vielleicht? Oder? Mittel. Also wenn ich jetzt Hessen wäre oder so. Na, vor allen Dingen, genervt. Hessen hat die ganze Arbeit damit. Es gibt eine gemeinsame Glücksspielaufsicht der Länder und die sitzt in Hessen. Also die beaufsichtigen auch Lotto und noch ganz viele andere Sachen, aber die müssen sich natürlich auch um das Online-Glücksspiel kümmern und finden das richtig kacke. Natürlich. Also alle Bundesländer finden das richtig kacke, weil sie sagen, das gehört verboten. Wir haben uns da alle drauf verständigt, dass wir das verbieten wollen und ihr macht da einfach nicht mit. Schleswig-Holstein wird also seit Jahren hart kritisiert dafür, dass es so wenig gegen Online-Glücksspiele unternimmt. Die anderen Bundesländer argumentieren dabei, dass dadurch Spielsucht gefördert werde. Vorsicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Das stimmt. Das Gegenargument dazu lautet, dass ein bundesweites Verbot wenig bringt, wenn Anbieter aus dem Ausland sich nicht dran halten. Denn das Problem ist, einmal mehr, die EU-Gesetzgebung und die in Deutschland widersprechen sich in diesem Punkt. Und deswegen argumentieren zum Beispiel Anbieter wie bwin, dass das Verbot einfach nicht gilt. Ab dem Sommer 2021 gilt ein neuer, bundesweit einheitlicher Glücksspielstaatsvertrag. Da ist dann auch Schleswig-Holstein mit dabei. Und der wird Online-Glücksspiele und die Werbung dafür generell erlauben. Es soll aber einen strengen Spielerschutz dafür geben. Zum Beispiel kann man höchstens nur noch 1.000 Euro im Monat in sein Online-Casino einzahlen. Nur noch? Also ist eigentlich. Ey, scheiße, wenn du 1.000 Euro im Monat für Glücksspiel ausgibst, ne? Dann hast du entweder richtig viel Geld oder ein richtig großes Problem. Ein Riesenproblem hast du dann. Also das klingt für mich nicht besonders streng, auch gerade für Spielsüchtige, ehrlich gesagt. Und ob die Anbieter sich an weitere Auflagen halten werden, möchte ich auch mal ein bisschen bezweifeln, denn die Erfahrung zeigt ja was anderes. Schleswig-Holstein hat 11 aktive Lizenzen. Es gab aber laut dem Report der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder in 2018, und jetzt bitte festhalten, 927 Anbieter von Online-Casinos, Online-Poker und sowas ähnlichem wie Lotto. Außerdem gibt es bundesweit 4.000 bis 5.000 stationäre und mehr als 200 digitale Sportwettengeschäfte, die eigentlich so auch nicht erlaubt wären. Der Gesamtbruttoumsatz dieser Branche wird auf 2,6 Milliarden Euro geschätzt. Also ich finde es ja ganz witzig, dass Schleswig-Holstein so ein kleines Revoluzzerland ist, das immer ein bisschen dagegen angeht, so aus Prinzip anders sein. Man kann schon darüber schmunzeln, aber ganz im Ernst, jetzt mal zum Abschluss. Glücksspiel ist ein echtes Problem, davon kann man süchtig werden und sich und seine Familie wirklich in finanzielle Probleme bringen. Wenn du bei dir die Tendenzen bemerkst, dass du glücksspielsüchtig sein könntest, dann such dir bitte Hilfe. Ansprechpartner findest du bei den Suchtberatungsstellen der Länder oder online unter spielsucht-therapie.de. Outtakes. Du könntest beim nächsten Mal einfach so ein bisschen mehr am Mikrofon vorbeisprechen, damit du so P-Laute vermeidest. Genau. Meine Damen und Herren, der Geschikopter landet natürlich SH-Studio. Oh Mann. Ich sag's euch.